wieder los, wie hab ich es vermisst? Willi geht der Inge fremd und wird dabei erwischt. Gutes ist sich immer besser, doch das stört sie nicht. Ihr ist alles scheißegal, ja, so lebt die Unterschied. Nämlich, wir sind immer dabei, wenn die Familie durch den Brennpunkt rennt. Schulsozialarbeiter schreien, so tot, ja, bitte noch den Ball. Und auch beim Frauentausch fliegen die Fetzen, doch zum Glück sind wir alle dabei. Spaß TV vom Allerfeinsten, mitten im Leben. TV macht frei. In der Schule wird Mobbing groß geschrieben, Pädagogen sind am Schreien. Die Schulermittler sind schon da und der Fernsehen ist mit dabei. Die Polizei ist auf Verbrecherjagd und wir sind mittendrin. Chantal, die hat was mitgehen lassen, mit der Klauen ist mal wieder in dem Leben. Wir sind immer dabei, wenn die Familie durch den Brennpunkt rennt. Schulsozialarbeiter schreien, Toto und Haya bitte noch den Ball. Und auch beim Frauentausch fliegen die Fetzen, doch zum Glück sind wir alle dabei. Spaß TV vom Allerfeinsten, mitten im Leben. TV macht frei. Familie durch den Brennpunkt rennt. Schulsozialarbeiter schreien, Toto und Haya bitte noch den Ball. Und auch bei Frauentausch fliegen die Fetzen, doch zum Glück sind wir alle dabei. Spaß TV vom Allerfeinsten, mitten im Leben. TV macht Kai, tauscht mit Ralf die Frau, denn es gibt ja kein Tabu. Reality wird vermittelt und alle schauen zu. Wie soll das denn noch weitergehen? Ist euch noch zu helfen? In dieser kranken Fernsehwelt gibt es keine Grenzen. Mitten im Leben, wir sind immer dabei, wenn die Familie durch den Brennpunkt rennt. Schulsozialarbeiter schreien, Toto und Haya bitte noch den Ball. Und auch beim Frauentausch fliegen die Fetzen, doch zum Glück sind wir alle dabei. Spaß TV vom Allerfeinsten, mitten im Leben. Mitten im Leben, wir sind immer dabei, wenn die Familie durch den Brennpunkt rennt. Schulsozialarbeiter.